Kundgabe 5081. Empfangen durch Bertha Dudder am 7.3.1951. Der Glaube versetzt Berge. Nur eines tut euch Not, den Glauben aufleben lassen zu jener Stärke, die keine Furcht und keine Mutlosigkeit mehr zulässt. Dann wird euer Leben ein leichtes sein, denn dann überwindet ihr alles durch diesen Glauben, der euch zu unmittelbaren Empfängern meiner Kraft macht und euch dann alles möglich ist. Nichts ist mir und meiner Kraft unmöglich, und also auch euch, so ihr euch meiner Kraft bedient, eben durch einen starken Glauben. Ihr seid ein Teil von mir und in dem Maße gleich mir kraftvoll, wie ihr euch mir anschließet, so wie ihr euch nicht abseits stellt, sondern mit mir verbunden bleibt, muss euch auch meine Kraft durchströmen und ihr müsstet auch diese Kraft nützen können. Nur euer eigener Zweifel, eure Unkenntnis und euer Unglaube hindert euch, die Kraft aus mir zu nützen, die euch unbegrenzt zur Verfügung steht. Ihr werdet Berge versetzen können, so ihr nur glaubt. Diese Worte sind keine Redensart, sondern vollste Wahrheit. Ihr seid göttliche Geschöpfe, in denen ich wirken will und kann, so ihr mir keinen Widerstand entgegensetzet. Mein Wirken aber heißt, die göttlichen Merkmale wieder hervortreten zu lassen, die in euch schlummern, als Anteil meiner selbst, die ihr aber nicht zur Entfaltung bringet, weil euer Glaube schwach ist. Außergewöhnlich in euch wirken ohne euren Glauben aber wäre schädlich für eure Seele. Den Glauben müsstet ihr selbst in euch aufleben lassen, und ihr könnet dies auch, wenn ihr durch Liebeswirken euch mir verbindet. Denn der Glaube wird durch die Liebe lebendig. So ihr also schwachgläubig seid, ist die Liebe in euch noch nicht recht entflammt. Die Ich-Liebe beherrscht euch noch zu sehr, und ihr seid noch nicht mit mir vereint, weshalb ihr mir auch nicht voll vertraut, weshalb euer Glaube leicht erschüttert wird. Die Liebe macht den Glauben lebendig. Die Liebe aber könnet ihr üben, indem ihr euch dessen entäußert, was euch lieb ist, und den notleidenden Mitmenschen damit beglückt, indem ihr hingebet, um etwas überaus Wertvolles zu empfangen. Einen starken Glauben, der euch nicht mehr zweifeln lässet an meiner Liebe, meiner Weisheit und meiner Allmacht. Und je mehr ihr euch zur Liebe wandelt, desto inniger verbindet ihr euch mit mir. Dann seid ihr euch meiner Gegenwart bewusst und wirket und wollet nun mit mir. Also wird euch auch alles auszuführen möglich sein, was ihr nun in Angriff nehmet. Dann werdet ihr nur zu wollen brauchen und alle Elemente werden euch gehorchen. Es wird euch keine Macht mehr Widerstand leisten können. Denn durch einen starken Glauben nehmet ihr mich selbst in Anspruch. Und ihr wisset, dass meine Kraft und Macht unbegrenzt ist und dass meinem Willen, der nun auch der eure ist, alles gehorchen muss und auch gehorchen wird. Dann könnet ihr auch Berge versetzen, denn meiner Kraft gegenüber gibt es keinen Widerstand und auch ihr könnet ihn besiegen, wenn ihr durch die Liebe den Glauben so lebendig werden lasset, dass ich selbst nun in euch wirken kann. Amen.